brach das Lamm, Satans Macht entzwei. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle frei. Überwunden durch das Blut ist die alte Schuld. Jesus machte alles gut, blickt auf uns mit Huld. Triumphierend brach das Lamm, Satans Macht entzwei. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle frei. Das Blut ist der Sünde Macht. Trotz des Teufels List und Wut wird uns Sieg gebracht. Triumphierend brach das Lamm, Satans Macht entzwei. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle.